fangen wir mal an. Erstmal wollte ich mich für die Einladung bedanken beim AK Kiel. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wir sind die Radical Emma aus Göttingen, ein Spaltprodukt der autonomen Antifa-M. Machen kommunistische Politik und vor allem im Bereich Antikapitalismus, aber auch Antirassismus. Das sind so unsere Themenfelder. Wir sind in uns Ganze organisiert. Uns Ganze hat sich zum G8-Gipfel 2007 gegründet, mit dem Anspruch oder dem Gedanken, dass es in der radikalen Linken keine dezidierte, gute Kritik am Staat gibt in der Bewegungslinken. Und diese Lücke wollten wir ausfüllen damit. Darum auch dieses Papier oder dieser Text, der rausgegeben wurde. Der Staatstext sieht sich als Beitrag der linksradikalen Debatte für Gesellschaftskritik und im ersten Teil halt kritisiert den Staat. Momentan läuft noch eine Kampagne von uns Ganze, Staat, Nation, Kapital, Scheiße, weil dieses Jahr ziemlich viele Jubiläen hier gefeiert werden, der bestehenden BRD und das sich als die freiste Ordnung versteht, seit es Deutschland gibt. Das wollten wir so ein bisschen diffamieren damit. Zum Text. Soll als Diskussionsgrundlage dienen, wird nicht als die endliche Wahrheit verstanden, sondern soll ein paar Kategorien klären, die wir beim Staat wichtig finden. Aber wie gesagt, es ist eine Diskussionsgrundlage und soll die Funktionsweise von Staat und Kapital näher bringen. Deckt sehr idealtypisch, was auch eine der Schwächen dieses Textes ist. Soziale Kämpfe oder so etwas kommen da leider weniger vor, aber das können wir dann ja diskutieren. Zur Struktur des Vortrags. Wir werden eine Einführung in die Kategorien geben, in die Marxischen Basiskategorien oder in die Kategorien, mit denen Marx operiert in seiner Theorie. Dann versuchen, eine Grundbestimmung des Staates zu geben. Daraufhin der Staat und seine Vorstellung oder die Vorstellung der Individuen über den Staat. Und vielleicht dann noch auf die Aktualität der Staatskritik eingehen. Frage an euch. Zeitlich wird das recht eng, inwieweit ihr was streichen möchtet, was schwerpunktmäßig behandelt werden soll oder wie auch immer. Wünsche können am Anfang geäußert werden, was schwerpunktmäßig behandelt werden soll oder was zu diskutieren wäre. Ansonsten fangen wir jetzt einfach erstmal an. Wir fangen erstmal an. Gut, in dieser Broschüre ist die zentrale Begrifflichkeit die Konkurrenz. Diese Konkurrenz ist quasi als historisch spezifisch zu begreifen, die Konkurrenz quasi der Individuum im Kapitalismus. Das muss man vorher sagen, weil Konkurrenz natürlich auch schon vor dem Kapitalismus existierte, äußerte sich anders, aber die warenförmige Gesellschaft hat halt eine ganz besondere Form der Konkurrenz hervorgebracht. Denn diese Konkurrenz beruht auf dem Privateigentum, welches quasi zentral mit der Aneignung der Produktionsmittel zusammenhängt, das heißt automatisch dem Ausschluss anderer, die diese Produktionsmittel nicht haben. Die einzelnen Akteure müssen in diesem Zusammenhang quasi ihr Eigentum als Waren miteinander tauschen, um quasi in den Besitz der jeweils benötigten Waren zu kommen. Also sprich, wenn ich irgendwas brauche, sei es Brot, Milch, was auch immer, sofern ich es nicht selber produzieren kann, muss ich es zum Markte tragen und dementsprechend auch warenförmig oder beziehungsweise wertförmig qua Geld tauschen. Wer nichts anderes besitzt, also wer kein Boden, Land, Kapital etc. besitzt, muss logischerweise seine Arbeitskraft im Kapitalismus verkaufen. Das ist lästig, weil anders kann man sich in diesem System nicht reproduzieren, auch wenn es halt sowas wie Hartz IV, Sozialhilfe etc. gibt. Dennoch würden wir sagen, dass das aber schon an der Existenzgrenze liegt und quasi als zentrale Kategorie dennoch tauglich ist, dass die Notwendigkeit besteht, Arbeitskraft zu verkaufen. Diese Verkäuferinnen der Arbeitskraft, kurz gesagt die Arbeiterinnen, stehen miteinander in Konkurrenz, nämlich genau um die Arbeitsplätze. Und somit quasi die Möglichkeit, das ist eigentlich das Absurde an der ganzen Nummer, dass sie quasi in Konkurrenz zueinander gesetzt werden, um überhaupt die Möglichkeit zu erlangen, ein bisschen Geld zu verdienen, damit sie sich reproduzieren können. Also schon eine recht seltsame Sache, die der Kapitalismus da hervorgebracht hat. Gleichzeitig stehen die Kapitalisten selbst in Konkurrenz, weil quasi ihre Produkte wollen sie möglichst auf dem Markt etablieren und wenn das ja, gewinnbringend verkaufen. Das heißt, wenn auf wenn mehrere Leute das gleiche Marktsegment quasi verwenden oder quasi sich darauf ansiedeln wollen, entsteht automatisch der Preisverfall, beziehungsweise müssen sie gucken, dass sie ihre Produkte in Konkurrenz der anderen umsetzen können. Das ist nur kurz zur Konkurrenz. Also tendenziell geht es quasi darum, dass die Leute oder dass der Kapitalist gucken muss, dass er sein Kapital auch verwerten kann und deswegen die bestmöglichsten Bedingungen dafür braucht. Eine weitere zentrale Kategorie ist dabei das konstante und variable Kapital. Also die Arbeitskraft gilt im kapitalistischen Produktionsprozess als variables Kapital, weil die Maschinen und übrigen Produktionsmittel quasi nicht den benötigten Mehrwert bilden können. Also nur aus Arbeit kann quasi der Kapitalist Profit erwirtschaften. Und und das quasi, was da angewendet wird durch den Arbeiter, also sprich Maschinen, Computer und so weiter, obwohl Computer eine spezielle Diskussion ist, fassen wir als, oder beziehungsweise hat Marx auch als konstantes Kapital gefasst. Dieser Profit, also der Mehrwert, kann, wie gesagt, nur durch Ausbeutung der Arbeitskraft erwirtschaftet werden und nur sie besitzt quasi die Eigenschaft, einen Wert zu schaffen, der über dem eigenen liegt. Nur deshalb ist quasi die Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtums über bloße Subsistenz möglich. Also quasi nur, weil sich, weil quasi über die Realabstraktion der Arbeit als abstrakte Arbeit sich die Menschen zueinander verhalten, ist es quasi nur möglich, dass sowas wie ein abstrakter gesellschaftlicher Reichtum zu werten ist und die nötigen Mittel quasi, um anders seine Bedürfnisse zu befriedigen, nur über den kapitalistischen Markt funktionieren und man eben nicht alle seine eigenen Bedürfnisse zu Hause fertigen kann, etc. Weitere zentrale Kategorie ist die Weltmarktkonkurrenz. Da wird dieses Verhältnis nicht nur einfach zwischen den einzelnen Kapitalisten aufgelöst, sondern da kommt eine neue Perfidie quasi des Kapitalismus zu tragen, der notwendigerweise den Staat bedarf und in dem Fall der Nationalstaat. Dieser Nationalstaat ist dafür da, quasi die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsprozesses zu gewährleisten. Darauf wird der Genosse gleich nochmal grundlegend eingehen. Und gleichzeitig ist halt so, weil der einzelne Staat von dem Erfolg seines Kapitals abhängt, tritt er mit anderen Staaten bzw. das eigene nationale Kapital mit anderen nationalen Kapitalen auf dem Weltmarkt zusammen und streitet da halt quasi um die besten Verwertungsbedingungen weltweit. Anders als auf nationaler Ebene gibt es auf der Weltmarktebene halt keine vergleichbare, scheinbare außerökonomische Instanz wie den Nationalstaat. Also es gibt keinen, also weltmarktstechnisch gibt es niemanden, der quasi darauf einwirkt. Könnte man einwenden, ja, IWF etc., die hätten quasi schon die Möglichkeiten dazu. Wir sehen das aber schon, dass bestimmte Rahmenbedingungen da gesetzt werden können, die eine bestimmte Organisation von Kapitalstrukturen regulieren kann. Aber prinzipiell, das Formprinzip, würde ich jetzt mal sagen, das Formprinzip daran kaum was ändert. Also es gibt niemanden, wenn zum Beispiel Staat XY gegen die Konkurrenz oder moralischen Konkurrenz Vorstellungen verstößt quasi, dass es eine Überinstanz gibt. Sagen wir, die UN hätte so eine Möglichkeit, da einzugreifen auf dem Weltmarkt. Sowas gibt es halt nicht. Anders als beim Staat. Ansätze globaler politischer Steuerung sind notwendigerweise begrenzt, weil es keinen entsprechenden gesellschaftlichen Zusammenhang gibt, wie eben auf nationaler Ebene. Das Konkurrenzverhältnis von Staaten zueinander besteht auch weiterhin trotz internationaler Abkommen, Institutionen, also das, was ich gerade beschrieben habe über IWF, WTO und sonstiger Regulierung, es besteht weiterhin. Ob auf internationaler Ebene dann Konfrontation oder Kooperation zustande kommen, hängt halt stark von den unterschiedlichen Interessen dabei der einzelnen Nationalstaaten und der jeweiligen Erfolgsprognose ab. Also wie kann ich Staat B und welchen Konkurrenzverhältnis oder Vertragsverhältnis kann ich Staat B an Staat A binden, wenn ich Staat A wäre oder beziehungsweise nicht wäre, denn Staat ist ja gesellschaftliches Verhältnis. Dass man quasi darauf eingehen könnte und der jeweilige Staat sich quasi Nutzen daraus entwickeln kann. Jo, dann würde ich jetzt zu den Grundbestimmungen des Staates überleiten. Okay. Zentral beim Staat sind zwei Dinge. Zum einen das Gewaltmonopol und zum anderen die Rechtsgleichheit. Werde ich ausführen. Zurück zur Konkurrenz. Es gibt ein Paradox der Konkurrenz, wie wir es genannt haben. Konkurrenten haben kein Interesse an der Konkurrenz, sondern streben vielmehr nach einem Monopol, also dem Aufheben der Konkurrenz. Die Konkurrenz, also sie funktioniert ja nur so, dass die Beteiligten versuchen, ihr Interesse durchzusetzen und dadurch dieses Konkurrenzverhältnis zustande kommt. Deshalb wird in der Konkurrenz, neigen die Konkurrenten zu Opportunismus. Sprich, andere Mittel zu nehmen, als die den anderen schädigen könnten. Deshalb hat die Konkurrenz selbstzerstörerische Züge. In unserer Gesellschaft gibt es daher eine außerökonomische Instanz, den bürgerlichen Staat mit seinem Gewaltmonopol. Er garantiert die Konkurrenz nur in bestimmten Formen, speziell der Vertragsform. Alle Dinge, die in dieser Gesellschaft den Besitzer wechseln oder verhandelt werden, werden nur über Vertragsformen gehandelt. Sprich, sie erkennen sich wechselseitig als Träger gleicher Rechte an, also als Bürger und Staatsbürger mit den vom Staat zugestandenen Rechten und vermitteln oder tauschen die Dinge nur, die im Vertrag festgeschrieben sind. In einer anderen Beziehung stehen sie aus der Perspektive der Rechtswissenschaften oder aus der Perspektive des Staats als Verhältnis nicht zueinander. Dafür garantiert der Staat aber auch gleiche Rechtssubjekte, also wie ich es vorher genannt hatte, sie besitzen gleiche Rechte. Vor allem kennt der Staat nur Privateigentümer, also hole ich weiter aus. Wir sind der Auffassung, dass der Mensch in der Gesellschaft vom Staat in zwei Teile geteilt wird, einmal in den Bourgeois und den Citoyen, also einmal als Privatbürger, der sich frei ökonomisch betätigen kann, und einmal als Staatsbürger. Der Staatsbürger ist Inhaber gleicher Rechte und der Privatbürger ist der sich frei wirtschaftlich betätigen kann. Bei dem sind bewusst Ungleichheiten vorhanden. Oder es ist dem Staat egal, ob es Ungleichheiten gibt. Er garantiert nur die Rechte des Staatsbürgers, nicht des Privatbürgers. Also ist ja auch gesetzlich festgeschrieben, dass das Private nicht den Gesetzen unterworfen ist, nur im Sinne der Vertragsfreiheit. Das bedeutet, dass in einem modernen Staat wie unserem es nur die Ausbeutung über die wahre Arbeitskraft gibt und nicht, wie wir es vielleicht aus anderen Teilen der Erde kennen, wie Afghanistan, wo es kein Gewaltmonopol gibt, eine Form der extralegalen Ausbeutung. Als Gewaltmonopolist ist es das Wichtigste des Staates, das Privateigentum zu schützen. Damit hält er die von meinem Genossen vorhin beschriebenen Kategorien und somit auch das gesellschaftliche Verhältnis aufrecht. Er fungiert als ideeller Gesamtkapitalist. Das ist eine Formulierung von Engels, die besagt, dass er die Interessen der arbeitenden Klasse unterdrückt, damit das System aufrechterhalten wird, und die Interessen einzelner Kapitalfraktionen, um den Gesamtzusammenhang aufrechtzuerhalten. Dann zur Rechtsgleichheit. Wie gesagt, der Staat abstrahiert von der ökonomischen Ungleichheit der Bürger und garantiert die Rechtsgleichheit. Somit sind die Menschen gezwungen, ihren ökonomischen Erfolg selber zu erwirtschaften. Die wir als Freiheitsrechte kennen, beziehen sich wirklich meist nur auf das Private. Natürlich gibt es da Übergänge im Sinne der freien Meinungsäußerung, aber das eigentliche Freiheitsrecht, das Pursuit of Happiness, was man aus der amerikanischen Revolution kennt, ist wirklich nur das Recht der freien Betätigung, seinen ökonomischen Erfolg selber zu erwirtschaften. Dem Staat kommt aber insoweit eine Rolle zu, was die Chancengleichheit geht. Also er stellt Ressourcen zur Verfügung, zum Beispiel Bildung. Um sich überhaupt als Privateigentümer in Konkurrenzverhältnisse zu setzen mit anderen, braucht man gewisse Ressourcen, die durch die Bildung zur Verfügung gestellt werden. Damit garantiert er, dass man in der Konkurrenz, also dass die Gesellschaft sich weiter reproduzieren kann und die Konkurrenzsubjekte ausreichend Wissen besitzen, um sich ökonomisch zu betätigen. Wir kritisieren deshalb auch die Gleichheitsforderung, die in bürgerlich-liberalen Kreisen oft vertreten wird, da die Chancengleichheit, die auf bestimmte Minderheiten eingeht, aber dennoch nicht das Prinzip der Konkurrenz kritisiert, sondern nur die Aufteilung nach vorbürgerlichen Kriterien oder der Ökonomie außerstehenden Kriterien sortiert. Die Rechtsgleichheit als Ergebnis von Reform und Revolution. Die Rechtsgleichheit ist nicht einfach eingeführt worden durch bestimmte Staatspersonalien, sondern ist vielmehr ein Ergebnis der ursprünglichen Akkumulation. Also Marx fasst diese Entwicklung zusammen als einen Prozess, der die landlosen Bauern in die Stadt zwang, um dort sich als freie Arbeiter zu betätigen. Und historisch erkennbar ist dort, dass es eine Wechselwirkung gab, also dass das Staatspersonal ein Interesse hatte an der freien Kapitalverwertung, weil es der Gesellschaft mehr Reichtum brachte. Also es ist nicht gesetzt, dass es zuerst einen bürgerlichen Staat gab und dann eine kapitalistische Ökonomie oder umgekehrt. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Niederlande, eine starke Handelsnation, die es schon zu vorbürgerlichen Zeiten, wenn man den Staat als bürgerliche Kategorie sieht, besaß, wenn es bei anderen Staaten umgekehrt war. Möchtest du weitermachen? Gut, was ist jetzt das Spezielle am Staat? Also ich meine, hier wurde mehrfach gesagt, der Staat tut dies, der Staat macht das. Aber wer ist der Staat eigentlich? Wenn also allgemein vom Staat gesprochen wird, erscheint bewusst quasi erscheint dieser seinem Herrschaftsmaterial, also den Bürgerinnen, in einer Reihe von Institutionen, Organisationen, Funktionseinheiten etc. Also Verwaltung, Polizei, Militär, Schulen, Gerichte und so weiter. Der Nationalstaat hat dabei die Aufgabe, quasi das allgemeine Interesse seiner Bürgerinnen zu repräsentieren und dabei allgemeine Grundsätze des Zusammenlebens zu regeln. Also das macht er quasi, wenn überwacht seine Bürgerinnen und wenn gegen bestimmte Gesetze, Normen und so weiter verstoßen wird, obliegt ihm, das was der Genosse zusammengefasst hat als Gewaltmonopol, quasi einzuschreiten. Dieser regelnde Anspruch wird dabei durch eine abstrakte Rechtsfigur, also des sogenannten vorgestellten Gesellschaftsvertrages, garantiert. Der hat seine schriftliche Entsprechung dabei in der Verfassung. Und beziehungsweise in den Grundgesetz, wie wir das kennen. In der bürgerlichen Vorstellung ist der Staat quasi das Organ oder der Apparat des allgemeinen Interesses. Daher kann er auch nur als solcher erscheinen, wie zum Beispiel jetzt in der Krise, dass er quasi der Heilsbringer sein soll, der regulierende Maßnahmen hat, damit der Kapitalismus für die Nation wieder einigermaßen läuft. Also allein die Vorstellung, dass die Bürgerinnen oder generell Leute annehmen, dass der Staat alleine dafür Sorge tragen könnte, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren oder dass sie bessere Bildungschancen etc. erhalten. Diese Möglichkeit obliegt ihm nur in einem gewissen Rahmen. Und deswegen muss quasi in der bürgerlichen Gesellschaft der Staat als etwas Außerökonomisches erscheinen. Es ist quasi eine außerökonomische Sphäre, die ihm zugeschrieben wird, aber von der er ja gleichzeitig abhängt. Also nicht nur, weil er Steuern eintreibt, um quasi überhaupt handlungsfähig zu sein, sondern auch die Institutionen untereinander streiten um Ressourcen, die der Staat bestimmten Institutionen zur Verfügung stellt. Dann schreien andere wiederum aus der Verwaltung hier, wir wollen aber auch mehr haben. Also der Staat ist nicht einfach ein monolithischer Block, wo man sagen kann, der handelt, der tut, sondern es ist immer ein gesellschaftliches Verhältnis. Das ist, glaube ich, das Zentrale, wenn man über den Staat redet, wenn er handelt. Gleichzeitig soll er ein soziales Prinzip und die bestmögliche Ausgangsbedingung auf dem Weltmarkt für seine Bürgerinnen garantieren. Das ist auch das, was quasi den ideellen Gesamtkapitalisten kennzeichnet. Er muss quasi die Infrastruktur des Kapitals national vorbereiten, ausbauen und nach dem Weltmaßstab organisieren. Die bürgerliche Gesellschaft naturalisiert den Staat, dabei ebenso wie das geldvermittelte Tauschverhältnis von Waren. Es ist über gesellschaftliche Praxis zur Naturnotwendigkeit oder anders gesagt zur Naturgesetzlichkeit schlechthin geworden. Hin und wieder wird zwar über sein repräsentatives Personal, also Politiker, Beamte, geschimpft, Aber die Vorstellung, dass es ein souveränes Gewaltmonopol geben muss, dass das Eigentum gewährleistet und die allgemeinen Spielregeln überwacht, wird nicht ansatzweise in Frage gestellt. Zu genau weiß nämlich das bürgerliche Subjekt, also der Bürger und die Bürgerin, dass die Konkurrenz auch mit ganz anderen Mitteln ausgefochten werden kann. Also sprich Gewaltmärkte, Rackets und so weiter. Also da gibt es andere Möglichkeiten, wie man quasi sich einen Konkurrenzvorteil oder beziehungsweise Macht aneignen kann. Das wäre erstmal zur Start und die Vorstellung von diesem. Natürlich funktioniert das auch nur, oder beziehungsweise selbstverständlich funktioniert das nur, wenn der Staat das gesellschaftliche Verhältnis seiner Bürgerinnen und Bürger auch an sich selber binden kann. Das konnte er historisch lange Zeit nicht. Deswegen geht es jetzt quasi darum, wie kann es quasi von der anfänglichen Klassengesellschaft zum Staatsbürgerkollektiv kommen. Die Verdammten dieser Erde, wie es in der Internationalen so schön heißt, also die Proletarier der Erde, stellten den bürgerlichen Staat und die Kapitalakkumulation im 19. Jahrhundert ein enormes Problem dar. Einerseits war man auf sie als Arbeitskraft angewiesen, aber andererseits wurden sie auch zunehmend renitent und artikulierten sich politisch. Also sie haben sich organisiert, haben quasi für ihre Interessen eingestanden und haben die ganze quasi die gesellschaftliche Strukturiertheit der Gesellschaft in Frage gestellt. Dabei haben sie nicht nur höhere Löhne oder Arbeitszeitbeschränkungen gefordert, Schutzmaßnahmen, sondern ein damals nicht geringer Teil wollte das ganze System revolutionär überwinden. Die Proletarierinnen organisierten sich in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und bezeichneten sich als Klasse. Das hatte das Resultat, dass wenn sie sich als Klasse selbst begriffen, nicht nur an sich, sondern auch für sich, also quasi eine eigene gesellschaftliche Struktur auch mit aufgebaut, eine eigene Kultur will ich jetzt nicht sagen, aber eigene sozioökonomische Verhältnisse gegründet, die quasi dazu geführt haben, dass sie die andere Klasse, also die Bourgeoisie, die Kapitalisten, als Dichotomie begriffen, also als unersetzlichen oder quasi als unvereinbaren Widerspruch zwischen zwei gesellschaftlichen Großgruppen. In der Staatsbroschüre, entscheidend quasi ist dabei der Fortbestand des kapitalistischen Staats schlechthin. Durch alle Krisen kann man sagen, dass immer wieder Momente stattgefunden haben, dass dieses Zusammenrücken zwar einerseits von Klassenwiderstreit, aber andererseits auch von der Notwendigkeit oder die Annahme der Notwendigkeit, man muss ja doch irgendwie zusammenhalten, um die Krise zu bewältigen oder in der Staatsbroschüre wird es ein wenig unglücklich dargestellt, wie die Proletarier fröhlich in den Ersten Weltkrieg gehopst sind, um quasi Krieg zu führen. Das muss man im Nachhinein nochmal sagen, darüber haben wir auch längere Zeit geredet, dass man diese Argumentation so nicht haltbar ist. Und auch quasi das Sozialversicherungswesen unter Bismarck wird in dem Zusammenhang quasi als Opfergang des Ersten Weltkrieges im Namen des bürgerlichen Subjektstaates zugebilligt. Also quasi die Proletarier, dadurch, dass sie zum Ersten Weltkrieg gegangen sind, haben sie das Sozialversicherungssystem bekommen, quasi von Bismarck. Das ist eine weitere problematische, wie wir finden, These, die man so auch nicht im Raum stehen lassen kann. Dazu ist zu bemerken, das Sozialversicherungssystem unter Bismarck war die Notbremse, die er ziehen musste, oder beziehungsweise die das damals herrschende System ziehen mussten. Ganz kurz, wie als Radical M oder ist das ums Ganze? Auf jeden Fall wir als Radical M ums Ganze in gewissen Rahmen. Also, es wird noch eine editierte Auflage geben, also wird jetzt nochmal nachgedruckt, aber Diskussionsprozess läuft eigentlich durchgängig innerhalb des Bündnisses. Ja. Gut. Quasi das Sozialversicherungssystem unter Bismarck, dass er quasi die Notbremse ziehen musste, beziehungsweise das Establishment, um den brüchigen sozialen Frieden nicht gänzlich zu gefährden. Es ist also eine staatliche Maßnahme gewesen, um quasi den Klassenkampf nicht auf die Spitze zu treiben oder zu forcieren und im Endeffekt auch um die sozialen oder sozialrevolutionären Arbeiterinnen zu beruhigen. Also als ein Ergebnis von sozialökonomischen Kämpfen und Forderungen. Zu zweitens, auch wenn es genügend Berichte gibt, wie enthusiastisch die Soldaten in den Ersten Weltkrieg zogen, so muss dennoch festgehalten werden, dass gerade die organisierte Arbeiterschaft die Kriegsbegeisterung nicht teilten. Und es eher den Sozialdemokraten zu verdanken war, dass die Proleten in den Krieg ziehen mussten. Richtig ist dennoch, dass eine Integration stattgefunden hat, also der Arbeiterin in den bürgerlichen Staat. Und sich ihre materielle Ausgangslage sowie inklusive Bildung, soziale Absicherung etc. über die Jahre verbessert haben. Sie konnten sich damit in das Gefüge des Staates einschreiben, also sowohl als in das Gefüge des Staates einschreiben und ihre Interessen im Rahmen der nationalen Spielregeln artikulieren. Die Mirovic wird wahrscheinlich darauf eingegangen sind, materielle Verdichtung der Kräfteverhältnisse. Also so kann man sich das quasi vorstellen, dass hier eine Partei oder beziehungsweise Interessen einer Partei sich in das Staatsgefüge eingeschrieben hat, quasi selbst bestimmte Funktionen dann auch irgendwann übernehmen konnte, sobald sie halt sich die Verfassung, in Anführungsstrichen, also quasi den Spielregeln der damaligen Zeit auch unterworfen hat, quasi berechtigt auch quasi zu partizipieren an der politischen Machtausübung. Es muss dabei jedoch dennoch kritisch betrachtet werden, dass die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus aufgrund der Fraktionierung der Arbeiterklasse zunehmend schwieriger wurde. Und auch die russische Revolution hatte nicht die gewünschte Dynamik, die es hätte in Deutschland geben sollen oder können. Auf jeden Fall führte das nicht dazu, dass in Deutschland Revolution gemacht wurde. Der Klassenstaat, der im 19. Jahrhundert die unterschiedlichen Kapitalfraktionen regulieren musste, wandelte sich mit der Teilnahme der Proletarier zum klassenübergreifenden Gesellschaftsplaner. Das heißt nicht, dass der elementare Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in den Produktionsverhältnissen aufgehoben wäre und es nach wie vor objektiv Klassen gibt, aber die Vermittlung zwischen Kapital und Arbeit hat produktiv im Sinne der Allgemeinheit, also im Sinne der Nation, abzulaufen. Jetzt ist die Frage, soll ich jetzt gleich auf den Nationalsozialismus eingehen? Das ist auch ein längeres Kapitel. Wie ist das Interesse? Sonst würde ich später gucken, dass wir das Kapitel nochmal einführen. Das ist lang. Dann würde ich... Gut, dann machen wir es so, dann mache ich erstmal die grundsätzliche Bestimmung quasi des postfaschistischen Deutschland, der Kooperation Deutschlands, quasi diesen Integrationspart und auf die heutigen Spielregeln, wie sich soziale Kämpfe darstellen können vorher. Weil sonst wäre es wirklich ein kleiner Schwenk. Ja. Also der postfaschistische Kooperatismus oder anders gesagt der Nationalsozialismus lasse ich an dieser Stelle jetzt einfach mal weg, weil wir darauf später zurückkommen werden. Aber es lässt sich kurz sagen, dass der völkische Antikapitalismus des NS und die getragene personalisierte Kritik am Kapital und die Personifizierung des Kapitals mit dem Juden Anknüpfungspunkte an die deutsche Arbeiterschaft fand und sich explosionsartig auch ausbreitete. Der postfaschistische Kooperatismus der BRD brachte eine nationale Versöhnung zwischen Kapital und Arbeit ganz anderer Art. Nämlich im Grundgesetz von 1949, der quasi den Klassenkampf Grundgesetzartikel, nämlich Artikel 18, verstaatlicht. In dem heißt es, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirklichung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Das ist ein wichtiger und zentraler Artikel, der so ein bisschen klar machen soll, wie quasi die Verstaatung der Protestform stattgefunden hat. Als weiterer Artikel ist zu nennen, nämlich der Artikel 9, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Das Recht zur Wahrung und so weiter und so fort. Also im Klartext ist hier die gesamte materielle Gewalt des bürgerlichen Staates erfasst. Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit ist nur in der anerkannten Form zu suchen und durchzuführen. Bei Gefährdungen von Akkumulation oder Reproduktion von Kapital schreitet der Staat mit seinem Gewaltmonopol ein. Es wird demnach eine Verstaatlichung des elementaren Widerspruchs festgelegt und damit seiner Kampfform vorgeschrieben. Wer sich nicht quasi an die allgemeinen Spielregeln hält oder sie in irgendeiner Weise hinterfragt, gilt als Verfassungsfeind. Demnach kann es auch kaum verwundern, dass die hiesige Arbeiterschaft nur die eingeübten Protestformen und Artikulationen von Lohnforderungen etc. durch Branchengewerkschaften betreibt. Kapital und Arbeit treten sich in dieser Form als Tarifpartner gegenüber. Was ist jetzt aber quasi das Zentrale? Warum sollten Arbeiterinnen und Arbeiter quasi darauf kommen, ja, eigene Interessen unter die des Nationalen zu subsumieren? Oder quasi, wo ist der Wunsch nach Einheit? Das haben wir in der Broschüre gefasst als Ideologien kollektiver Identitäten. Marx ging davon aus, dass es zukünftig keine andere Ideologie geben könne als das nackte Interesse der baren Zahlung, wie er es nannte. Religiöse und politische Illusionen würden verdrängt durch die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung. Zitat. Sogar die Familienstruktur stehe zur Disposition im Kapitalismus. Gut, auch wenn das dynamische Kapitalverhältnis die feudale Herrschaftsordnung zerstörte, so ist die bürgerliche Gesellschaft immer mit Ideologien kollektiver Identität begleitet. Diese prägen das Alltagsbewusstsein und die Selbstwahrnehmung als bürgerliches Subjekt und prägen nach wie vor, wie man sieht. Die unpersönlichen Zwänge der Verwertung treiben das Individuum nahezu in den Wahnsinn und in die Krisen, sodass das vereinzelte bürgerliche Subjekt nach einer Identität, Entlastung und Orientierung in der schnelllebigen Welt des Kapitals sucht. Die wirkungsmächtigsten und dabei auch die gewaltförmigsten oder die Auswirkungen daraus gewaltförmigsten sind dabei Rasse, Geschlecht, Kultur und Religion. Ihre vermeintliche Kraft ziehen diese Ideologien oder Ideologeme aus dem Kern der Persönlichkeitsbildung und garantieren ihre Zugehörigkeit zu einer exquisiten Gruppe. Also sie legitimieren damit quasi den Einschluss und den Ausschluss von Personengruppen. Ihre Kraft zieht sie aber auch aus vorkapitalistischen Momenten. Also als es die Vorstellung quasi, dass es noch ruhig und geordnet war, dass es noch feste Wertevorstellungen christlicher oder sonstiger Formen gibt oder gab, an die man sich jetzt wieder neu orientieren müsse. Gerade weil die Welt so schnelllebig wird, kann man auch sehr gut medial verfolgen, ist der Wunsch nach Gemütlichkeit, nach quasi einem homogenen Ganzen besonders begründet und findet sich halt auch wieder, dass diese ewige Gerede von wir müssen den Gürtel enger schnallen, ist daraus ist quasi krassester Ausdruck dessen, dass die Leute gefälligst doch zusammenzuhalten haben und ihr eigenes Interesse doch, auch wenn sie Lohnforderungen hätten, dass man sagt, ja, dieses Mal noch nicht, vielleicht in einem halben Jahr, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht und so weiter. Also hier ist quasi der Wunsch nach Identität und quasi nach Kollektivität. Unter dem ständigen Druck gesellschaftlicher Konkurrenz und seinem System von sozialen Rollen und Tabus werden dabei politische Loyalitäten und Ansprüche gesellschaftlicher Teilhabe berechtigt oder beschnitten. Ideologien kollektiver Identität sind dabei unheimlich flexibel. Also was gleich bleibt, ist der Schein quasi einer außerökonomischen vorpolitischen Identitätsbegründung, sei sie auch noch so dämlich. Sie sind jedoch keine strategisch wählbare Position, sondern ein mehr oder weniger spontanes Deutungsmuster für die Erklärung der Welt. Sie brauchen quasi keine Erklärung als solche oder bestimmte Argumente oder vernünftige Argumente. Sie verstehen sich von selbst. Und daher ist es auch immens schwierig, quasi deutlich oder Leuten zu erklären, warum es quasi keine Naturhaftigkeit des Kapitalismus gibt. Warum die Notwendigkeit von Nation, Staat und so weiter überhaupt nicht gegeben ist, wenn sie sich denn dann überlegen würden, wie man anders quasi Bedürfnisbefriedigung organisieren könnte. Naturalisierung und Kulturalisierung erfüllen quasi im permanenten Hauen und Stechen aller gegen alle eine einschließende und ausschließende bzw. hierarchisierende Funktion. In jeder dieser Vorstellungen und Deutungsmuster ist ein entscheidender Punkt der gesellschaftlichen Verteilungskonflikts um den gesellschaftlichen Reichtum. Dieser Konflikt wird jedoch nicht einfach gespiegelt, sondern er lässt selbst Kollektive entstehen und verwendet dabei ideologische Projektionen, die sich mit der Welt versöhnen und diese widerspruchsfrei haben wollen. Dieser Entwurf einer widerspruchsfreien, kollektiven Identität überspielt dabei reale gesellschaftliche Konflikte, also ne, wir sind das Volk und Gürtel enger schnallen, und die eigene Ohnmacht vor den gesellschaftlichen Verhältnissen im Kapitalismus. Ethische oder religiöse Reflexe, die die harte Konkurrenz durch eine werteorientierte Form ersetzen haben wollen, bleiben im Grunde ein weiterer Versuch, letztendlich doch auf dem Siegertreppchen, in dem Fall auf dem moralischen, zu stehen. Also wenn wir schon nicht Weltmarktsieger sind oder nicht mehr Exportsieger, dann sind wir wenigstens der moralische Verlierer oder der moralische Gewinner in anderen Bereichen. Der Staat kann mit diesen Identitäten locker umgehen, denn die rechtliche Grundlage ist geregelt. Also wer da im Namen von Gott oder Konsorten anspruchsberechtigt ist und seine Narreteien im geregelten Rahmen verbreiten darf, das spielt für den Staat insofern nur eine Rolle, als dass er sich nicht gegen ihn richten darf oder quasi Vergesellschaftungsprinzipien in Frage stellt. Aber gerade Kultur und Religion vermitteln die gesellschaftlichen Reproduktionsbeziehungen innerhalb des Staates. Die Thematisierung und Bestimmung von Familienpolitik oder gesellschaftliche Leitlinien zum Kinderkriegen werden von den Architekten der sittlichen Moral modifiziert und verbreitet. Also so Kirche, so... Gibt's Fragen? Also, verbreitet. Dem Staat kann dies quasi nur recht sein und fördert dieses Engagement zum Beispiel zur Mobilisierung und Sicherung der nationalen Arbeitskraft. Die kapitalistische Gesellschaft fußt auf einer konsequenten Trennung quasi von Produktion und Reproduktion. Denn in den meisten Fällen stehen keine Arbeitsmittel und so weiter zur Verfügung, um sich zu reproduzieren. Daher bleibt, wie anfangs gesagt, nur die Lohnarbeit, die traditionelle persönliche Abhängigkeitsverhältnisse wegwischte. Die politische Steuerung der Gesellschaft wird damit zu einer eigenständigen öffentlichen Aufgabe. Hier wird eine Trennung zwischen einer öffentlichen, ökonomischen und einer häuslichen, privaten Sphäre gezogen. Dies ist zwar kein Produkt des Kapitalismus, sondern älter, aber die spezifische Dynamik, die das Geschlechterverhältnis unter dem Kapitalismus annahm, verfestigt die bipolare Geschlechterwahrnehmung und wirkt bis heute fort. Diese geschlechtliche Arbeitsteilung wurde durch eine Reihe von Ideologien verinnerlicht. Nationalismus und Geschlecht sind zum Beispiel auch keine widerstreitenden Momente, sondern sie bedingen sich als solche. Mit der Emanzipationsbewegung der Frauen in den 60ern und 70ern wurde dieses Verhältnis öffentlich kritisiert und brachte eine Menge politische Reform auf den Weg. Nicht nur die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, sondern auch um die Form der Reproduktion in Form, in Form eines Babys wurde thematisiert und auch quasi die Rollenverteilung zwischen Produktion und Reproduktion wurde thematisiert. Auch wenn diese Bewegung definitiv Verbesserungen und Autonomie brachte, so wurde die Emanzipation dennoch durch das Joch der Lohnarbeit erstritten. Die langläufige Meinung lautet, heute können Frauen wählen zwischen Lohnarbeit und Haushalt bzw. Familie. Jedoch ist nicht nur der Lohn bei Frauen nach wie vor niedriger, sondern auch die biologische Möglichkeit des Kinderkriegens wird im Lohn bilanziert. Die Volkswirtschaftslehre kennt dafür den Begriff der Fertilitätsrate, also des Risikos, das mit in den Lohn verrechnet wird. Das ist schon recht interessant. Sollte man sich, auch wenn man eigentlich nichts damit zu tun hat, unbedingt mal anhören, so eine Vorlesung. Auch dass Frauen eher in prekären Arbeits- und Lohnverhältnissen sind, ist eine empirische Realität, die sich in Krisen drastisch auswirkt. Frauen in der Krise sind im Großteil ökonomische Manövriermasse, die schneller ihren Arbeitsplatz verlieren und schlechtere Chancen haben, einen neuen Job zu erlangen. Außerdem nimmt der Verwertungsimperativ den Frauen häufig die Entscheidung ab, ob sie quasi arbeiten wollen oder zu Hause bleiben. Wenn nicht eine oder einer in der Familie einen einigermaßen Job hat, stellt sich diese Frage heutzutage gar nicht erst. Die Vorstellung einer Wahlmöglichkeit bricht sich an der ökonomischen Realität. Seit ein paar Jahren versucht die Politik unter dem Stichwort Gender Mainstreaming die Chancengleichheit der Geschlechter rechtlich herzustellen. Dies ändert jedoch kaum etwas an den Verteilungskonflikten, die immer wieder zu geschlechtsspezifischer Diskriminierung führen. Es bleibt festzuhalten, dass kollektive Identitäten, ob Rasse, Geschlecht, Kultur, Religion, zwar irrational sind, aber eine greifbare ideologische Funktion erfüllen. Sie verschafft Menschen im Kapitalismus eine beruhigende Gewissheit, eine Identität, eine Wurzel, einen historischen Background zu haben. Es ist damit ähnlich wie beim Imbissdeutsch. Man sagt nicht, was man will, sondern wer man ist. Jetzt wollen wir mal kurz einen Schluck nehmen. Sie hier Fragen? Diskussionsbedarf? Gut. Nationalismus als zentrale Ideologie und objektive Gedankenform staatsbürgerlicher Kollektive. Die Bürgerinnen treten sich in der warenproduzierenden und staatlich vermittelnden Gesellschaft immer als Bürger eines anderen Staats gegenüber. Und in diesem Fall gilt, es gibt keine Sache, die schlimmer ist, als Staatsbürger zu sein. Es gibt eine Sache, die schlimmer ist, als Staatsbürgerin zu sein, ist nämlich nicht zu sein. Von den Verwertungsbedingungen des nationalen Wirtschaftszone hängt die Realisierung des individuellen kapitalistischen Glücks bzw. Leids ab. Die objektive Abhängigkeit des Individuums vom Schicksal seines Staates in der Weltmarktkonkurrenz vermittelt sich dem Alltagsbewusstsein als selbstverständliche und unhintergehbare Voraussetzung individueller Existenz. Das ist Quatsch. Nein, also es gibt eine objektive Abhängigkeit des Individuums vom Schicksal des Staates. Also weil er quasi Bürger ist, hängt er auch direkt mit den Erfolgen und Misserfolgen ihres eigenen Staates ab. Dieses vermittelt sich im Alltagsbewusstsein als selbstverständliche und unhintergehbare Voraussetzung individueller Existenz. Dieser Schein der naturwüchsigen Zusammenhörigkeit von Individuum und Staat stiftet dabei eine gefühlte Gewissheit nationaler Identität. Egal ob Kultur, Sportergebnisse, Wachstumsraten, Unfälle, Katastrophen, überall wird bilanziert oder wird es national bilanziert. Alles wird unter nationaler Lupe betrachtet und trägt somit zur schematisierten Aufteilung der Welt in Eigenes und Fremdes bei. In Europa hat eine Angleichung in der Art der Nationalismen und Integrationsmechanismen stattgefunden. Und zwar die Abgrenzung gegenüber anderen außerhalb der EU stehenden Staaten. Dennoch ist der Nationalstaat immer noch der wesentliche Vergesellschaftungszusammenhang. Und in dieser Form und in dieser Funktion die unwillkürliche Reaktion auf grundlegende Bedrohungslagen, bürgerliche Individualität und Projektionsfläche echter, greifbarer Identität als notwendig falsches Bewusstsein. Das bürgerliche Subjekt sucht nach Widerspruchsfreiheit in dem sonstig widersprüchlichen Gewusel kapitalistischer Konkurrenz und dessen Zumutung. Die nationale Identität ist dabei zwanghaft und dauerhaft. Gleichzeitig muss sie sich dauernd erneuern, wie gerade gesagt, Sport, Wirtschaft, über Kampagnen wie Du bist Deutschland. Dabei stellt der Staat das Zentrum dar. Die Identifikation mit diesem Gewaltmonopolisten ist dabei die direkte Teilnahme der Bürgerinnen in der Konkurrenzschlacht gegen andere Nationen. Der Anspruch der Nation ist dabei der Anspruch realer Gleichheit und nicht nur rechtlicher. Diesen Anspruch soll der Staat im Namen der Allgemeinheit durchsetzen. Das bürgerliche Subjekt weiß dabei, dass sein Auskommen von der Konjunktur abhängig ist. Deshalb zieht dieses mit dem Staat am gleichen Strang, obwohl er selbst Teil dieses Verhältnisses ist. Am Beispiel des rassistischen Pogroms, zum Beispiel Rostock, Lichtenhagen und so weiter, wird dieses deutlich. Der Mob definiert sich selbst als anspruchsberechtigt und überführt quasi die Konkurrenz im Kapitalismus in eine handfeste Entscheidungsschlacht, in dem dieser sich als Souverän im Namen der Nation wahrnimmt und sich in dem Fall auch das Gewaltmonopol einverleibt. Auch der tolerante Alltagsrassismus oder Alltagsnationalist gewinnt seine Energie und Befriedigung aus dem Versprechen, die auswegslosen Zumutungen kapitalistischer Verwertung innerhalb eines nationalen Kollektivs, der Gleichen und der Gleichberechtigten einzufrieden, in dem Überleben und Anerkennung nicht jeden Tag aufs Neue erkämpft werden müssen, sondern quasi eine stetige und feste Größe sind. Gut, dann kommen wir jetzt zum Nationalismus und zum Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus muss als eine regressive, antikapitalistische Antwort auf den Zusammenbruch des bürgerlich-liberalen Glücksversprechens verstanden werden. Spätestens ab den 30ern wurde die bürgerliche Freiheit für viele Menschen Quelle existenzieller Unsicherheit und beinhaltete den Zwang zum Selbstzwang. Der NS spricht diese Nichtigkeit des Individuums und die Abhängigkeit von staatlichen Stellen offen aus. Er verspricht die absolute Solidarität unter der Volksgemeinschaft und garantiert staatliche Privilegien. Der NS will alle gesellschaftlichen Konflikte, also Kapital, Arbeit, mit Hilfe des Staates versöhnen, was er aber faktisch nie kann. Die Erfahrung politischer und sozialer Ohnmacht will er durch die voluntaristische Gewaltherrschaft im Namen von Volk und Rasse beseitigen. Der NS oder beziehungsweise die NS-Ideologie, in dem erscheint das Kapital als abstraktes Prinzip und verortet dieses aufgrund rassistischer Zuschreibung bei den Juden. Hier trifft ein Konglomerat vorkapitalistischer Stereotype auf eine moderne Form, die erst der Kapitalismus und seine Denkformen möglich machten. Nämlich die Personifizierung des Kapitalverhältnisses, also genauer die Finanzsphäre, Die Personifizierung des Kapitalverhältnisses, also genauer die Finanzsphäre, wird von der produktiven Arbeit in der Vorstellung abgetrennt, biologisiert und adressiert. Die Vorstellung der guten deutschen Wertarbeit versus das faule, dahin wabernde Finanzkapital, personifiziert im Juden, ist dabei die zentrale Denkfigur, die deutsche Arbeit kennzeichnet. Den modernen Antisemitismus haben zwar nicht die Nazis erfunden, aber sie haben ihn zur vernichtenden Politikform entwickelt. Der Holocaust muss als Versuch gewertet werden, der Nazis das personifizierte, abstrakte in Form der Juden auszulöschen. Die abstrakt gesellschaftliche Vermittlung der kapitalistischen Gesellschaft, also die Zirkulation und Produktion als Einheit, sollte aufgespalten und nur die Produktion durch die Volksgemeinschaft und das schaffende Kapital sollten die gesellschaftlichen Reichtumsproduktionen sicherstellen. Der moderne Antisemitismus gewinnt damit eine neue Qualität als Ideologie eines völkischen Antikapitalismus. Der christliche Antijudaismus mit seinen Stereotypen wurde gesellschaftlich hergestellt durch das eingeschränkt erlaubte Betätigungsfeld im Umgang mit Geld. Hostienschändungen, Brunnenvergiftungen, Geheimbündeleien sind auch im modernen Antisemitismus angelegt. Sie verschwinden nicht, sondern überlagern sich. Jüdinnen und Juden wurden als die Gegenrasse konstituiert, die nicht im Einklang mit der kollektiven Identität stünde. Heimatlos, kosmopolitan, liberal waren sie die Projektionsplattform für die Weltverschwörung, den Kommunismus, den Kapitalismus und im Endeffekt alles, was die Volksgemeinschaft gefährdet. Der NS setzt alles daran, die ihrem Bild der Juden personifizierten feindlichen Momente im Kapitalismus restlos zu vernichten. Ihr Antisemitismus war eliminatorisch. Daher gibt es auch keine Opfergruppe, die auch nur irgendwie vergleichbar ist mit denen der Jüdinnen und Juden. Die geplante und durchgeführte industrielle Vernichtung im Maschinentakt von 6 Millionen Jüdinnen und Juden zeigt, dass die negative Fabrik Auschwitz nur einen Zweck verfolgte, nämlich die Vernichtung des abstrakten Prinzips der Vergesellschaftung, quasi des Werts als solches, als die abstrakte Wahrnehmung, die hinter all dem steckt. Die deutsche Barbarei stellt dabei jedoch keinen Zivilisationsbruch in dem Sinne dar, sondern ist selbst Ausdruck jenes Selbstwiderspruchs bürgerlicher Freiheit, der auch im demokratischen Alltag spürbar ist. Die bürgerliche Zivilisation ist deshalb so brüchig, weil ihre gesellschaftliche Substanz der ständige Verdrängungswettbewerb von Individuen und Staaten unter einem kapitalistischen Konkurrenzzwang steht. Auch heutige faschistische Ideologien entspringen den strukturellen Krisen und den Ohnmachtserfahrungen kapitalistischer Gesellschaften. Der Wunsch nach einer Aufhebung der Widersprüche, der Aufhebung der pluralistischen Demokratie hin zum völkischen Maßnahmestaat ist nicht ewig gestrig, sondern brandaktuell. Die Einforderung moralischen Wirtschaftens und die Warnung vor gewissenlosen Profitgier einiger weniger und auch die in der Finanzkrise vorgenommene Trennung zwischen Realwirtschaft und Finanzkapital sollten uns klar machen, dass der NS und Faschismus nicht das ganz andere der bürgerlichen Gesellschaft sind, sondern einer ihrer ideologischen Fluchtpunkte. Insofern ist es zwingend notwendig, aus kommunistischer und damit auch antifaschistischer Perspektive Ideologiekritik an der hiesigen Gesellschaftsformation zu üben und über die Zusammenhänge von Staat, Kapital und Subjektkonstitution aufzuklären. weitermachen? Jo, jetzt bist du. Zur Aktualität der Staatskritik. Seit einigen Jahren wird immer wieder vom Bedeutungsverlust des Staats oder speziell des Nationalstaats gesprochen, insbesondere durch die EU. Hierbei sei angemerkt, die EU als realer Vergesellschaftungszusammenhang, also mit einer politischen Organisierung und einem Wirtschaftsraum, entwickelt sich als Global Player. Also durch den Fall der Handelsbarrieren seit dem Fall der Mauer 1989 und dem Wandel der osteuropäischen Staaten entwickelt sich die EU immer zu einer größeren, hochproduktiven Wirtschaftszone, die in der Weltkonkurrenz in der Weltmarktkonkurrenz mitspielt und auch dabei ist, ziemlich gut dabei zu gewinnen. Europa dient sogar als Projektionsfläche, also es nimmt ähnliche Züge an, wie das mein Genosse vorhin über den Nationalismus genommen hat. Die Menschen sehen die EU als Fluchtpunkt ihrer individuellen Zumutungen im Weltmarkt. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Schweizer Volksabstimmung zu den Minaretten. Also da wird eine europäische Identität konstruiert und der Islam als vollkommen anderes betitelt und die Vormachtstellung des eigenen christlichen Abend, des christlich-europäischen Abendlandes hat gegenübergestellt. Zu der Entwicklung der EU sei aber weiterhin anzumerken, die EU untergräbt nicht den Nationalstaat. Der Nationalstaat ist weiterhin zentrale Bezugsgröße, ökonomisch als auch ideologisch. Also es wird weiterhin national bilanziert, ob es Wachstumsraten sind, Handelsbilanzen, Steueraufkommen. Und was noch weitaus wichtiger ist auf ideologischer Ebene und auch praktischer, die Menschen sind immer noch von ihrem Nationalstaat abhängig. Also der Nationalstaat stellt den Sozialstaat zur Verfügung, die Bildungsressourcen und ist auch immer noch der Steuerstaat. Auch aus negativer Perspektive, der Sozialstaat oder der Staat sind immer noch Antreiber der Ökonomie. Also die Zwangsmaßnahmen des deutschen Sozialstaats wirken auf nur deutsche Bürger. Auch sind sie von den Konjunkturen der jeweiligen Nationalökonomie weiterhin abhängig. Weiterhin sieht man das auch, dass nationale Standorte gegeneinander ausgespielt werden. Bestes Beispiel Opel, wo der deutsche Standort zumindest in der medialen Präsentation gegen den spanischen Standort ausgespielt wurde. Daraus entwickelt sich für die jeweiligen Nationalisten oder die bürgerlichen Individuen im Europa der Europäischen Union ein ziemlich widersprüchliches Verhältnis. Europa wird gefördert aus der Perspektive des Nationalstaats, wenn es dem jeweiligen Nationalstaat nützt. Verliert die Nation innerhalb der Konkurrenz, wenn sie sich auf die für die EU nützlichen Maßnahmen einlässt, wird zugunsten der Nation mit Europa gebrochen. Deutschland als größte Nationalökonomie der EU hat ein ganz besonderes Interesse, dass die EU sich weiterentwickelt, vergrößert. Es wird auch deshalb von Seiten des Regierungspersonals immer ein moderner und produktiver Nationalismus gefordert, der dem europäischen Integrationsnationalismus nicht entgegengehalten werden könnte. Letztendlich bleibt es aber immer noch bei der Einschwörung des nationalökonomischen Nutzenkollektivs. Also der Nationalstaat ist weiterhin Projektionsfläche, die EU an sich etwas anderes. Dass die EU trotz als demokratisches Projekt gestartet nicht das Projekt der bürgerlichen Reisefreiheit ist, sieht man an ihren Außengrenzen. Vor allem die Flüchtlinge aus den Ex-Kolonien, insbesondere in Krisengebieten, sind nicht von Interesse, wenn sie nicht der Kapitalverwertung dienen. Also die ist zwar länger her, die Diskussion, aber die Diskussion um die Green Card zeigt halt einfach, dass Flüchtlinge oder Mitglieder einer anderen Nation nur einreisen oder dürfen oder willkommen sind, wenn sie zur Kapitalverwertung der jeweiligen Nationalökonomie beitragen können. In der Konkurrenz oder in dem Verhältnis der Nationalstaaten zueinander entwickelt sich ein einseitiges Verhältnis. Die EU öffnet die Grenzen nur zur einen Seite, sprich europäische Kapitalien gehen ins Ausland, und nur die notwendigen Arbeitskräfte kommen rüber. da der Süden bestimmte Vorteile hat, die im modernen Europa nicht mehr so zu finden sind. Also fehlendes Lohnniveau, Arbeitsschutzgesetze sind nicht mehr wirklich vorhanden. Die Kosten für den Sozialstaat werden auf vorbürgerliche Strukturen wie familiäre oder dörfliche Strukturen abgewälzt. Das war zur EU. Hier beenden. Zeitlich, ja. Gut, dann wären wir fertig.